Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo, liebe Community da draußen. Heute ist der letzte Märztag. Der Tag der Zeitumstellung ist hinter uns. Vielleicht das letzte Mal, dass wir die Uhren umgestellt haben. Wir haben es noch nicht umgestellt. Aber ja. Vielleicht war das jetzt schon das letzte Mal. Also sind wir jetzt schon eine Stunde daneben, oder was? Wir sind absolut daneben. Also du nicht, ich schon, weil ich nur so jetzt Handy habe. Bei deinem Handy muss man das durchaus nämlich selber eingeben. Mir und ist 14.37. Es ist 15.37. Boah, scheiße, jetzt habe ich schon Stress. Wieso? Was hast du heute noch vor? Nix. Ausprobieren. Ich habe es mir aber heute Mittag gedacht, wie ich schon voll hungrig war. Und dann habe ich da auf die Anzeigenuhr vom Herd geschaut. Und hab mir gedacht, was, du hast erst vor 2,5 Stunden gefrühstückt, kannst du jetzt schon wieder so hungrig sein? Und dabei war es schon eine Stunde später. Mhm. Ich war durchaus verwirrt. Ja, aber Gott sei Dank, bei den Smartphones wird es ja automatisch umgestellt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was hat man dann ohne? Ey, aber jetzt braucht es das wahrscheinlich gar nicht mehr. Eventuell, ja. Jetzt muss man sich nur mehr darauf einigen, ob wir jetzt in der jetzigen Zeit bleiben oder ob wir es im Herbst dann nochmal umstellen. In der jetzigen Zeit, in der Gegenwart? Ja, voll. So was in der Art. Okay. Ja. Mir ist vorgekommen, du warst in letzter Zeit ein bisschen viel zu Hause. Hattest du hier ein kulinarisches Highlight, was du unseren Hörern da draußen mitteilen möchtest? Schon, aber das darf ich nicht sagen, weil da gibt es schon ein Patent drauf. Oder da will ich einfach, dass die Idee nicht verscherbelt wird. Genial, sage ich nur noch. Aber was anderes. Kann das was Alkoholisches sein? Es kann was Alkoholisches sein. Dann weiß ich, um was es geht. Mhm. Aber ich glaube, über das sollte man nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, wann es dann soweit ist. Sag du mal dein kulinarisches Highlight. Ja, was glaubst du, was das kulinarische Highlight bei mir war, die letzten 2 Wochen? Die Mangerie? Die waren auch sehr. Also eigentlich habe ich hangelt mir dahin vom kulinarischen Highlight zu. Weil alles, was meinen Mund betritt, ist hervorragend. Mhm. Und natürlich, also es muss einfach geil sein. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und es muss immer dieses wenn ein Kind ein Essen total genießt, diese Kindlichkeit mitzunehmen in seine eigene Gaumenfreude, das ist total entscheidend. Und natürlich ist deswegen das kulinarische Highlight, was man am meisten nur im Sinn ist, das, was ich zuletzt gegessen habe. Heute Mittag habe ich Curry gemacht. Mhm, war gut. Es ist voll, ich liebe Curry. Was überlegen? Der Hustensaft vielleicht, von dem schon sehr, sehr viel fehlt. Ja, hab ich noch nehmen müssen. Ja, der Hustensaft war nicht so graslich. Die Paracodin-Tropfen, die waren auch ganz gut. Vom Geschmack her. Seraktil, Hammer. Ihr müsst wissen, der Herr Grillberger kämpft mit der Frühjahresseuche. Mhm. Aber ich glaube, du überlebst das. Du schaust schon wieder fitter aus. Ja, ja. Dementsprechend hatte ich nicht wirklich ein kulinarisches Highlight, da waren die Geschmacksnerven nicht so fit sind, dann schmeckt dann die Sache nicht so gut. Mhm. Naja. Ich war ja am Donnerstag und am Freitag auf dem Ernährungskongress in Wien. Mhm. Und dieses Jahr war ja Thema Onkologie, also Diätologie und Onkologie. Und da war ein Vortrag eben zur Geschmacksveränderung, aber nämlich auch zum kompletten Geschmacksverlust, zur Agonie. Und das ist schon ein Thema, mit dem das hat dann ziemlich hintangestellte einen Bezug dann so in Form der Therapie, obwohl das ja eigentlich die Form der Lebensqualität ist, der Geschmack. Ja, das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Krebs im Mundraum hast, dass du dann deine Geschmacksnerven verlierst. Nein, es ist oder mehr so die Platin, also das sind gewisse Substanzen in die Chemo, also in die Präparate von der Chemotherapie, die dazu führen, dass sich dein Geschmack verändert oder du einen kompletten Geschmacksverlust erlebst. Das ist nicht so geil. Nein. Weil dann habe ich ja keine Reitmeiber müssen. Und dann isst man weniger und dann nimmt man ab. Genau, das ist halt für einen Ausgang der Therapie. Da kannst du nur so gut als medizinische Absorge leisten. Und das einfach eintritt, dann muss man sich da schon konkret darauf besinnen. Und was macht man da? Meistens wird die Geschmacksveränderungen auf das Geh halt ein, weil manchmal sind es ja nur gewisse Geschmacksknospen, die da mit betroffen sind, dass man sich dann überlegt, okay, wie kann man denn das jetzt anders, das Essen anders gestalten, dass hier einfach dann einfach auch nur Freude beim Essen bleibt, oder auch, dass man von der Würzung sich das überlegt, das anders zu machen, aber natürlich, wenn jetzt sogar schon Wasser total metallisch schmeckt, dass man, also ich zum Beispiel empfehle dann wirklich eher flüssige Produkte und die tatsächlich mit einem Strohhalm zu trinken, weil dann wird halt Essen in dieser Zeit nicht mehr sexy und nicht mehr gut, sondern trägt einfach nur dazu bei, dass man seine Körpersubstanz erhält. Mhm. Das heißt, möglichst kleine Portionen mit einer hohen Energiedichte, also mit viel Öl meistens drinnen, also weil man ja die Fettmenge erhöht, und einfach vom Volumen her so zu schauen, dass das die Person am wenigsten belastet. Dann ist das halt im Grunde wie ein da muss man das Essen wie ein Medikament zusätzlich betrachten. 17 Mal am Tag so einen kleinen Schluck für so ein Hypergetränk oder sowas. Ja, und halt wenn man es halt ansaugt mit einem Strohhalm, dann sieht man es nicht so, man hat nicht so diese Geruchsentwicklung, man schlürft also alles, was halt gegen diese gesunde, ausgewogene Mischkost spricht, das macht man dann eigentlich mit den Menschen. Mhm. Und man muss da thematisieren und nicht relativieren, weil oft wird immer gesagt, ja, das ist ja eh nicht so schlimm und nicht so tragisch, aber das ist schlimm und tragisch, gerade für die Personen, die betroffen sind. Auf jeden Fall, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. So einfach ganz sagen, einen ganzen Sinn dann einfach weg zerschneiden. Das ist schon wild. Es gibt aber Menschen, die haben ja keinen Geruchssinn. Gar keinen Geruchssinn, gell? Mhm. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das ist halt so, das ist halt auch Sinn, gell? Der dann verschwindet. Manchmal. Ja, wir von einer Verwandten irgendwann einmal die Geschichte gehört. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist, aber auf jeden Fall hat sie sich dann immer eingebüht, dass sie ins Heidel reingeschissen hat. Nachdem es diesen Geruchssinn verloren hat, aber ich weiß dann nicht, wie das dann ausgegangen ist. Hat es dann eine geschissen gehabt, die Katze, oder nicht? Mittlerweile müsste es schon weggeputzt sein. Diese Story ist etwas nochmal nachgehört, die klingt wahnsinnig interessant. Steven Spielberg könnte sie verfilmen. Hat die Katze nun hineingeschissen oder nicht? Ja, gibt es mehrere coole Geschichten mit den Katzen. Aber ja, das ist auch ein anderes Thema. Und? Ja. Aus gegebenen Anlass, natürlich auf diesem Kongress habe ich auch Bezug gehabt zu einem Thema, gar nicht so beim Kongress, sondern das ist ja wieder in so einem snobistischen Hotel abgehalten worden. Und da gibt es immer gratis Mittagessen. Geil. In Form eines Buffets. Das ist natürlich im Preis mit inbegriffen und es wird sehr viel angeboten. Und natürlich tendiert man dann, die gesamten hohen Kongresskosten mittels Essen wieder auszugleichen. Und ich meine, ich vor allerheiligen Zeiten mal wohin, wo ich das habe, das was im Preis inkludiert ist, wo ich zu sein habe aus beruflichen Gründen und wo ich deswegen nicht mir mein Essen selber besorge, sondern wo das halt gratis angeboten wird. Aber manche Menschen haben das ja gang und gäbe. Also das hat im Alltag ganz normalen Stellenwert. Und dann wird es schwierig. Wenn man irgendwelche Schulungen macht oder so, und wenn man irgendwelche Seminarräume bin, dann wird es wahrscheinlich so werden, dass ich entweder in einem Gasthäusl oder so, wo der Seminarraum abgebunden ist, oder mit so einer Küche, was da dabei ist. Ja, ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, weil es bei mir auch relativ selten ist. Aber ja. Aber man tendiert dann schon dazu, dass man einiges mehr isst, gerade weil eben mehr Speisen angeboten werden und man muss es ja irgendwie durchprobieren und nämlich, weil es gratis ist und sonst sitzt man dort die ganze Zeit, im Grunde langweilt man sich auch ein bisschen und das ist dann so richtig auch das Highlight des Tages, das Mittagessen. Also ich habe echt viel zu gegessen, 3 Portionen gegessen und für mich wäre das nichts, ständig ja, unterwegs zu sein. Vielleicht lernst du das, wenn du öfter die Möglichkeit hättest. Ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass also so die Leute, die sich so in meiner Umgebung befinden, manche lernen es wirklich und können das super einordnen. Das haben dort auch einige Kollegen von mir geschafft. Eigentlich Alle bis auf du? Ja, man muss schon sagen, wie ich mir dann das vierte Stück Apfelstrudel geholt habe, haben sie dann schon mal was gesagt, aber ja, macht ja nichts. Darf man schon was sagen. Ja, aber ich habe durchaus auch Patienten und Patientinnen, die da nämlich sehr oft eben geschäftlich unterwegs sind, dann wird das überall gratis angeboten und im Grunde dieser innere Neid, den man hat, weißt du, und dass man dann so gierig wird, weil das ja eben gratis ist. Und ja, deswegen. Ja, Gier ist neid eigentlich, wie oder kein anderer. Ja, ich bin dann so neidig, wenn man denkt, ich isse mich da jetzt gescheit an und spare mir Montag, Dienstag das Essen. Gierig bist du dann. Ja, ja. Das ist, weil. Na ja, stimmt. Nein, das ist nicht neid. Ach, ich habe ein bisschen. Die Sonne war stark gerade draußen. Ah, wurscht. Ja, eh klar, weil wenn ich nachher dafür selber zahlen muss, dann schaue ich natürlich, dass ich mir meinen Magen vollschlage. Geil, das ist so ein bisschen sicher. Essen auf Pump. Mhm. Aber ich glaube, dass das gefährlich ist, wenn man das immer so betrachtet, wenn man immer auf Pump isst. Und wenn man es nicht ausgleicht. Der Ausgleich muss halt irgendwo da sein. Ja, man muss halt hier und da dann auch mal ein wenig weniger essen. Ja, weil sonst... Wenn man ständig seinen Energiebedarf überschreitet, dann hat das über die Jahre und über die Jahrzehnte... Ja, genau. Da wird man fest, dann nimmt man zu. Und das ist ja auch eine gewisse Form dann der Essstörung, die auftritt, wenn man sie dann immer da so überfrisst, wenn ja, was gratis ist. Vielleicht wird das dann bei sich nicht befestigt. Wie man anboten kann. Ja, entomophologische Dinge. Oder wie heißt das? Entomophologie? Das, wenn man Insekten isst? Nein, ich würde es einsetzen, die Bandwürmer. Ach so. Damit man für zwei isst oder drei oder vier. Ja, oder je nachdem. Ja, aber das hat ja eine gewisse Form der Gestörtheit, ja, diese Idee. Glaubst du, dass der Bandwurm eine gute Möglichkeit war, der Adipositas-Therapie? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil der entzieht dir ja nicht nur Nahrungsenergie. Ja, da bist du kriegst du ja Eisenmangel und ja. Wurscht. Hauptsache. Du musst das dann irgendwie ausgleichen. Du substituierst, so wie nach den bariatrischen Operationen. Ganz normal. Das ist voll schlau. Ja. Hast du also, das? Also, wenn ich gescheit blau war, dann würde ich mir überlegen, wenn man nicht einen Bandwurm einfangen würde. Das ist voll grauslich. Wie lange kann so ein Bandwurm werden? Ich glaube schon mehrere Meter. Ich glaube, ich liebe jetzt auch bei 11 Meter oder so. Der wird schon so länger als der Dauer und so. Ja, da gibt es ja dieses Foto mit den Bären. Habe ich dir das gezeigt? Die Grizzlies? Nein. Die. Das ist voll grauslich. Ah, ja, es ist voll. Nämlich, die haben ja zeitweise voll viel Bandwürmer, weil die ja diesen Fischbandwurm hier fressen. Mhm. Und der wird dann so lang, dass er außen after außen ragt, aber manchmal 3-4 Meter und nämlich ein paar Bandwürmer und das stört aber den Bären anscheinend überhaupt nicht. Mhm. Und der zieht das im Grunde wie so eine Schleppe hinter sich her. Wie schön. Wow, wie ich das Bild gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz, wer hat sich sowas überlegt? Also, Natur? Das ist furchtbar. Und eben dann, wenn eben der Bär in den Winterschlaf geht, dann führt er ja keine Nahrung mehr zu und dann sterben diese Bandwürmer eh ab. Und deswegen kann der Bär so gut damit umgehen. Ja. Aber ich nicht. Ja, ich weiß noch, das war so ein müdes jugendliches Erlebnis, was ich mir da mal eingefangen habe, wo ich mir dann. Da hat es irgendwie so eine Sendung gegeben, auf so einen Laufen Hartz IV TV, so einen deutschen, ja, wahrscheinlich war es RTL. So schlimme Tropenkrankheiten und da war halt der Bandwurm auch dabei und da haben sie das genauso im Fall beschrieben, wo dann auf einmal so Stücke dann auf dem Klodeckel dann halt gelegen ist. Und ich habe dann echt voll langen Stress gehabt, obwohl es bei uns keinen Bandwurm gibt. Also das, aber du denkst dir dann einfach, das ist einfach so identisch. Aber ich habe das auch ewig lange mit den Würmern gewusst, dass Menschen auch Würmer kriegen können. Ja, okay. Und dann habe ich, wie ich das erfahren habe, aus gegebenen Anlass, also ich habe keine Würmer gehabt, aber den Hund, den ich damals betreut habe. Ja. Zuerst habe ich mir ja gedacht, warum liegt da überall in der Wohnung getrockneter, also Reis herum? Hast du dann wieder zurückgekommen zum Reis? Nein. Gott sei Dank. Also ich habe damals zwar wirklich so wenig Geld gehabt, dass ich kaum Geld für Lebensmittel zur Verfügung gehabt habe. Aber stell dir mal vor, ich hätte das gemacht. An dieser Thematik hänge ich jetzt die restlichen Wochen. Nein, jetzt nicht so krank. Aber ich habe mir echt gedacht, warum liegen da überall so Reiskerneln herum? Ja. Das war mir echt nicht klar. Das hat mich verwirrt, irritiert. Das war normalerweise liegt der Reis ja nicht am Boden umeinander. Nein, und auch nicht auf der Couch. Nein. Naja, und dann war ich mit diesem Hund einmal spazieren und habe halt diesen Hundekot eingesammelt und habe mir aber gedacht, und bin dann eben diesen Weg vier gegangen und wieder zurück. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kot jetzt nochmal, ich lasse das Sackerl da jetzt einfach einmal liegen und nehme es dann beim Zurückgehen wieder mit. Und wie ich zurückgegangen bin, habe ich gesehen, dass aus diesem Sackerl voll viel Würmer rausgekrochen sind. Und die waren eben so, es waren so Fadenwürmer, so ganz dünne, blotte Viecher halt und schon ein bisschen größer und wahrscheinlich dann, wenn es austrickert, ach, mir juckt schon wieder. Ja. Und dann habe ich wirklich, glaube ich, fast ein halbes Jahr lang mein Stuhl immer ganz genau betrachtet. Ja. Weil ich voll Panik gehabt habe, dass sie da was zum Regen anfängt. Ja, aber für die Tiere ist eher schwer übertragbar auf Menschen. Ich habe nie was gekriegt. Müsst ihr da nicht verfehlen, aber damit mit sowas gehst du da nicht hausieren. Hey, habt ihr ihn? Naja, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas hätte, dann würde ich dir das schon mitteilen. Ja, aber du gehst nicht hausieren. Schauen wir mal. Also bis jetzt habe ich noch nie sowas gehabt. Ja, aber vielleicht wird das eine Therapiemethode, die was bringt. Hey, lass mal für ein Vierteljahr einfach kontrolliert an so einem Band beim Einsitzen oder für einen Monat. Wird es ja schon Medikamente dagegen geben. Ja, das auf alle Fälle, aber halt dieses grundlegende Essverhalten wird dann auch nicht therapiert. Nein. Das heißt, du hast einfach eine Hilfe, obwohl ich meine, das hast du bei jeder Therapie von außen, nur eine kurzfristige Hilfestellung. Ja, dann lass noch halt bei dir in Wurmi. Nein, aber wenn das unterstützend mit einer Therapie gemacht wird. Wieso nicht? Ja. Aber es gibt bestimmt. Also, das ist nämlich jetzt. Das ist schon was für die leidigeren Sachen. Erstens, ich glaube, viele Menschen würden sich wirklich wegen diesem Ekelfaktor dagegen entscheiden. Und vielleicht muss man anders nennen: Wurm des Bandes. Ja, oder es gibt irgendwelche Kontraindikationen. Wirklich so schwere Entzündungen, die der verursachen kann, wo man halt das aus ethischen Gründen überhaupt nicht brauchen kann. Ich glaube, dass das ziemlich. Aber es ist wurscht. Vielleicht kennen Sie ihn wer aus, vielleicht horcht ja ein Biologe zu. Hat schon wer einen Bandwurm gehabt, bitte melden. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Aber da kenne ich mich echt, mit Würmer kenne ich mich ganz schlecht aus. Ich habe es auch noch nie gegessen. Ja, muss man nicht. Naja, Ramennudeln, ich stelle mir ja vor, dass das ein Wurm die Konsistenz hat von Ramennudeln. Ja. Vor allem. Welcher Wurm? Es gibt ja so viele verschiedene Würmer. Pier. Ja, es ist ein Regenwurm. Ein Regenwurm. Okay. Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich die Paarung der Regenwürmer in Wien beobachtet habe? Hey, fascinating, sage ich dann nur. Ich habe dann noch einmal mit einem Biologen geredet und er war voll neidig auf meine Story. Ja. Ja, da war ich in der Hundefreilaufzone in Wien, da in der Nähe, wo ich gewohnt habe, da bei der Rochusgasse. Und da habe ich mir gedacht, wieso liegen da überall nackte, tote Mäuse herum, gell? Das hat mich wirklich zuerst so ausgeschaut, dann bin ich näher zugegangen und dann waren so in Abständen circa von 10 cm lauter Regenwurmlöcher aus der Erde heraus, wo die Regenwürmer sich außer geschlängelt haben und nämlich mit einem zweiten Regenwurm verbunden haben, mit an den Enden, so übereinander schließend, so ein bisschen wie auf Schnitt. Stellen. Und so haben sie die Paarung durchgeführt. Und dieses Endstück dann, diese zwei Verbundenen, die haben irgendwie so ein bisschen so ausgeschaut wie so eine nackte Maus dann schon fast. Und da sind ja eben, und das war ganz schräg, und da war aber nicht nur zwei Regenwürmer, sondern da waren voll viel, die haben das alle parallel betrieben. Kann man da nicht gerade vorstellen, wie das ausschaut, wenn sie zwei Regenwürmer verbinden, dass das dann ausschaut wie eine nackte Maus. Ja, das hat halt, ich habe meine Brühe erstens nicht auf. Ah, okay, da haben wir es. So hat das circa, weißt du, also Finger und dann aber haben sie sich ja gewisse Fläche eben überlappt. Überlappt so. Und das hat natürlich dann ein bisschen ausgeschaut wie ein Korpus. Das war auf alle Fälle sehr schräg. Das ist die Paarung der Regenwürmer. An dem Tag hat es halt geregnet. Okay. Habe ich noch nie beobachten können. Zusätzlich bemerke ich jetzt auch bei mir, dass ich jetzt direkt von der Winterdepression in die Frühjahrsmüdigkeit einrutsche. Ja. Diese Sonne, die macht einfach Gaga. Sonnenstich lässt grüßen. Gestern, wie in der direkten Sonne eine halbe Bier getrunken habe, war ich so Gaga, dass ich mir dann ein total riesiges Eis am Hauptplatz gekauft habe. Suffen. Suffen, ja. Voll. Aber ich glaube, gegen diese Frühjahrsmüdigkeit ist eh nur so, dass man ein bisschen einen Song gesollt, aber nicht zu viel zuerst, weil, wie man sieht, oder? Eine leichte Rötung habe ich jetzt auch schon. Dabei war ich, glaube ich, 10 Minuten oder so an der Sonne. Das ist normal. Die gesunde Form? Ja. Mhm. Aber langsam anfangen, weil ich glaube, viele tendieren dann dazu, dass man dann gleich so ein paar Stunden in den Song geht, ja, weil man so süchtig ist dann auch. Das muss man ausnutzen. Ja, nein. Macht's das? Ist ja wurscht. Aber einschmieren. Wir sind keine Dermatologen, also du bist Diätologin und. Ey, aber bei der Krebshilfe, da wird ja sehr oft das Thema Hautkrebs behandelt. Mhm. Sonnencremes und Hautkrebs. Ja, einschmieren ist wichtig. Mhm. Aber man eben nur so kurz aussieht. Okay. Back to the Thema. Ja, back to the Thema. Also, was hat es dadurch gegeben? Es war halt so, du bist den ganzen Tag unterwegs. Das ist halt das. Du hast irgendwie auch nicht so deinen privaten Rückzug, wo du Energie tanken kannst, sondern du bist den ganzen Tag an Orten, wo du dich wirklich nicht gescheit auskennst. Dann hörst du, dann musst du den ganzen Tag musst du aufmerksam sein. Du kannst dich nie ins Bett legen, kurz einmal für eine halbe Stunde, und eben entspannen. Dann bist du immer auf andere angewiesen, und ich habe einfach für mich total bemerkt, dass man das dann voll mit Essen kompensiert, dass man sich da die Energie holt. Mhm. Und das war aber wirklich hervorragendes Essen. Muss ich echt sagen. Ja, also warst du beim Diätologischen Kongress, oder? Da muss ich schon was Gutes zum Essen geben. Ja, überhaupt bei der Industrieerstellung hat es natürlich auch fast bei jedem Stand was zum Essen geben. Ja. Ich meine, das war zwar glutenfrei und. Was habe ich noch probiert? Zeugs wahrscheinlich und so. Ja. Aber ich habe nur die glutenfreien Sachen probiert. Hm. Und ich meine, die kenne ich zwar, aber. Wenn man schon kennt, dann weiß man, was gut ist. Ja, ich habe was braucht zum Kaffee. Ja. Zum 6. an diesem Tag. Genau. Aber ich weiß halt jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn das bei mir häufiger der Fall war. Ich glaube, dass ich mich auch schwer daran damit. Weil ich einfach so die Einstellung habe: erstens, ich will alles probieren. Und zweitens, das ist da. Das ist jetzt egal, ob ich mir 3 Teller nehme oder 1. Ich zahle deswegen nicht das Dreifache. Mhm. Und ich bin dann auch so, dass ich dann eher dazu tendiere, dass ich zu viel esse. Ich meine, das kann man natürlich ein bisschen schauen mit dieser Lebensmittelauswahl, dass man eher dann zu dem greift, was weniger Energie hat. Dass man. Wollte ich gerade vorsagen, ich bin dann, ich war halt eher dann wahrscheinlich das Salat. Ja, du und das Salatbuffet. Das ist sowieso eine Liebe, die hat vor Jahren begonnen. Und ist bis jetzt ungebrochen. Das war in diesem Pizzastandl früher. Nicht Pizzastandl, Pizzeria, in Nässering. Da hat es begonnen, der Liebe. Nein, war nicht in Nässering. Wo war denn das? Da haben sie so ein rundes Salatbuffet gehabt. Da hat man so umgehen können. Oh, das ist ein Traum. Das ist ganz glasige Augen. Ja? Weinst du klein? Ja. Und kann mich noch erinnern, wie wir mal essen waren und du hast das Salatbuffet genommen. Und die können aber mitzählen, wie oft du gegangen bist. Mhm. Das war teuer. Mhm. Voll. Über 10 Euro für nicht den Salat. Stark. Dabei wollte ich, dass der extra das nehmen, damit es wenig kostet. Ja, so läuft's. Aber ich glaube, wenn es mir einfach öfter so gegangen hat, entweder ich. Du musst dann selber einfach. Es geht halt nicht. Du kochst ja auch nicht selber so, dass du dann gleich 15 Portionen kochst und dann alle auf einmal isst, sondern du hebst du die Sachen dann auf. Naja, ich koche schon immer gleich so 10 Leute mitessen. Naja, aber du isst dann nicht 10 Portionen auf einmal. Aber ich bin ja tendenziell schon gewohnt, dass meine Portionen riesig sind. Ja, passt ja. Weil ich halt so viel Gemüse immer dazu habe. Ja, da hast du gleich voll das Volumen. Nein, eben, und das ist der große Unterschied. Und ich muss echt sagen, ich bin dann beim ersten Vortrag nach der Mittagspause eingeschlafen, weil ich so voll gegessen war. Dann musst du halt auch eine Dose mitnehmen, dass du die anderen 2 Portionen dann aufkriegen kannst. Das ist voll die schlaue Idee. Ja. Das werde ich im nächsten Jahr beherzigen. Da gleich die Kühlbox mitnehmen. Ja, voll. Und die Warmhalteplatten. Warum nicht gleich die Gefriertruchen? Das ist auch zum Transportieren. Nein, das stimmt. Das wäre schon. Aber ich glaube, man muss entweder, man fängt dann an, dass man es kompensiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Tage vom Kongress bin. Zwischen jedem Bissen eine Runde am Haus rein. Erstens einmal das, dass man schaut, dass man sich. Ich habe es dann nämlich zum Beispiel im Abendzug gemacht, dass ich nicht mit den Öffis zu meiner Übernachtungsmöglichkeit gefahren bin, sondern ich bin zu Fuß gegangen. Oder dass man dann auch wirklich schaut, dass man einen Tag, bevor man wegfährt, vielleicht ein sehr energiearm, ballaststoffreich ist und auch vielleicht den Doktor noch. Also dass man eben das schaut, dass man diesen Ausgleich findet. Oder man schafft es, dass man sich direkt dort bei diesem Buffet zusammenreißt. Wo ich glaube ich nicht in der Lage bin. Hätte man wirklich gedacht, ich muss die Kongressgebühren wieder durchs Essen einholen. Das hat nicht funktioniert. So viel hätte nicht einmal ich essen können. Ja. Voll. Wie geht es dir da? Wann du jetzt bei so einer Fortbildung bist, ich meine, da sitzt sie einen ganzen Tag herum, ich würde sagen, das ist auch so mäßig spannend. Das ist eine Portion von der Hauptspeise. Wenn es eine zweite Portion für irgendwer am Tisch noch gibt, die was zum Zusammenessen ist, die ist jetzt zusammen. Dann gibt es 2 bis 3 Salate dazu und am Nachmittag Kaffee und Obst und Kuchen. Mhm. Kein Problem damit. Da wird man eigentlich einen ganzen Tag durchgefüttert, gell? Ja, sicher. Aber es gibt kein Buffet, sondern nur also wirklich Portionen für die Personen, die da sind. Dort, wo ich bis jetzt war, hat es das immer so gegeben. So viel gescheiter. Da tendiert man nicht dazu, dass man sie überisst und dreimal zum Buffet rennt. Nein, du machst das halt da mit dem Salatbuffet, aber das ist halt nicht so tragisch. Eben. Und dann ist man wieder am Nachmittag auch nicht so im Eimer und kann noch was vom Kuchen essen, was auch nicht ganz cool ist eigentlich. Greifst du dann mehr zum Kuchen oder zum Obst? Oder beiden? Beides eigentlich. Ja. So Apfel, so schauen wir mal cool am Nachmittag. Ey, aber du hast ja den dementsprechenden Energiebedarf als großer Mensch. Ja. Voll. Und hast nicht das Gefühl, du musst dann was kompensieren? Doch, Salatbuffet. Weil, keine Ahnung, das ist einfach geil. Mhm. Und das ist halt daheim nicht so möglich, dass ich mir jetzt einen Salat jetzt mal wieder herrichte und dass ich jetzt mal dann ein bisschen anders. Diese Variationen in dem Ganzen, das ist schon toll auszuprobieren. Und da hat man halt auch nicht die Möglichkeit. Ja, aber ich glaube, ich bin auch nur wirklich so, weil ich das so selten habe. Ja. Und dann möchte ich die Sachen ausprobieren. Und es ist aber trotzdem bei allem so gewesen, dass ich mir gedacht hätte, wenn ich es selber mache, wird es mir besser schmecken. Ja, das dankt man. Klar. Aber das habe ich überall. Mhm. Wo ich mich zum Beispiel schon ziemlich gut zurückhalten kann, ist, wenn ich mit der Band spiele. Weil da habe ich schon negative Erlebnisse gehabt, dass ich halt einfach dann auf der Bühne gestanden bin und das mir hergearbeitet hat. Das habe ich in der Kappa auch schon öfters erlebt, wenn ich gekocht habe, dass die Band sagt, vor dem Spielen, sie wollen gar nichts essen. Ja, voll. Weil ich meine, das verstehe ich auch, du wirst ja miert und träge und du weißt nicht, was drinnen ist. Ja. Und du weißt nicht, wie du auf Essen woanders reagierst. Ja. Du kannst nur so einen Saumagen haben. Voll. Und es ist wurscht, ob du da eine Stundlänge wartest und dann nachher das eben super vegane Gulasch rein hast. Das sollte ich ein wenig durchziehen. Also im Endeffekt ist es etwas besser, mein Essen machen. Und es ist Lauf, wenn man schlecht ist, es wird ein Spiel. Mhm. Es ist immer Lauf, wenn man schlecht ist. Ja. Hast du das schon öfters wie einmal gehabt, dass du sonst irgendwo außerhalb vom Spielen was gegessen hast, dass da übel geworden ist? Hm. Das war auch nicht so übel, sondern einfach nicht da unwohl. Mhm. So wirklich übel vom Essen, da war ich mich überessen. Sonst habe ich einen totalen Zusammenhang, ich vertrage alles. Mhm. Aber eben, wenn die Sachen angeboten werden und wenn sie da sind, dann ist das. Ich tendiere dann auch dazu, dass ich nämlich über das Hungergefühl oder sogar über das Sättigungsgefühl hinaus ist. Mhm. Also das habe ich, und das macht mir auch Sorge. Weil jetzt kompensiere ich es nur durch Sport und durch das, wenn ich dann selber koche, dass ich sehr energiearm koche. Aber ich muss das doch auch irgendwann auf lange Sicht einmal hinkriegen, normal große Portionen zu essen. Ja. Du kriegst dann für diese ganzen Kongresse und so weiter, kriegst du ein spezielles Teller mit. Du meinst einen Bandwurm? Ja, ein Teller. Ein Teller? Ein ganz kleines Teller. Mit ganz klarem Besteck. Scheiße, das habe ich auch schon mal Patienten geraten. Ja. Also nicht, dass sie das mitnehmen, aber dass daheim eben das dann das so ist. Das glaube ich. Ja. Naja, aber nun kompensiere ich es ja eh durch Bewegung. Nicht passt. Ja, schaust einfach, dass du nicht auf zu viel Kongresse eingeladen wirst. Hey, einmal im Jahr reicht vollkommen. Ja, voll. Außerdem jetzt bin ich wieder auf dem nächsten Stand. Jetzt passt wieder das. Voll. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt leider aufhören, weil du musst dich schonen. Mhm. Voll. Und voll, es ist so schön draußen, da hat eigentlich keine Zeit zum Podcast hören. Aber man kann ja noch hören, die ganze Woche. Mhm. Wenn man dann am Montag in der Früh wieder in den vollen Öffis steckt. Dann braucht man ja was zum Herrn. Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass dieses wohlige Wochenendgefühl noch in die nächste Woche mittragen könnt. Mhm. Ja? Mhm. Und vielleicht mich würde es voll freuen, wenn ihr uns irgendwann mal einen Kommentar hinterlasst. Mhm, mich auch. Und gerne eine Bewertung auf iTunes, obwohl es geht auch ohne Bewertung. Man muss ja nicht bewerten. Fühlt sich nicht unter Druck gesetzt. Aber ich hätte halt echt gerne mal so eine Bewertung. Wirklich? Von wem kennen wir die Person? Oh, wurscht. Okay, stark. Danke auf jeden Fall für diese Bewertung. Dankeschön, ja. Und eine schöne Zeit. Wir wissen nicht, um was beim nächsten Mal geht. Weil wir nämlich unbedingt wollen, dass uns ihr euer Thema vorschlagt. Weil mir gängen die Themen aus. Passt. Dann tschüss. Wiederhören.